Hey, hast du guten Stoff für mich? Ich brauche Tester. Du lebst nur noch dein Good Life. Bring mal was Neues raus, Kolle. Den ganzen Tag hier rum. 24/7. Hast du nichts gesehen, dass hier Typen reinmarschiert sind? Ich hab nichts gesehen. Ich war 3 Tage vorher auf MDMA. 3 Tage auf MDMA? Ich hab 16 Stunden geschlafen. Da hat dir wohl einer ein schönes Geschenk gemacht, Pille. Der Boss hat auch ein Geschenk für dich. Ja. Schließ die Augen. Weißt du, wie jetzt dein Name ist? Pille? Pupille! Und ab jetzt siehst du alles, auch im Schlaf. Fuck, Alter! Hurensöhne! Schissene Hurensöhne! Fuck! Richtig! Corey, das Safe ist erstmal weg. Da können wir nichts dran machen. Wir müssen rausfinden, wer das war. Und zwar mit kühlem Kopf. Mit kühlem Kopf, Tony. Mit kühlem Kopf? Wie soll ich da einen kühlen Kopf bewahren? Was soll einer sagen, Alter? Wie ich da einen kühlen Kopf bewahren soll, wenn ich so gefickt werde? Alter, das Tape ist weg! Corey! Gottverdammt! Hinweise, irgendwas, gib mir irgendwas, wie sahen die aus? Donny, es gibt keine Hinweise, es gibt keine Hinweise. Ich hab da gesessen, hab gearbeitet, auf einmal habe ich das gehört, bin ich zur Tür gegangen und dann kamen mir 2, 3 Leute entgegen, schwarz gekleidet. Was damit? Haben die Aufnahmen gelöscht? Nein, nein, nein. Kannst nicht löschen, die sind in der Cloud, aber die haben schon gecheckt, Alter. Die haben schon gecheckt. Zeigen. Pass auf, ich zeig's dir. Hier. Warte, hier, guck's dir an. Nichts, nichts, nichts. Was ist denn die Wichse, Alter? Wenn ich mein halb Rap-Deutschland wäre hier gewesen, Alter. So viele Masken, wie im Raum sind, Alter. Warte mal, warte mal. Was denn, was? Halt mal an, halt mal an. Alter, willst du mir erzählen, du hast das nicht gesehen, dass der Typ ein riesen Tattoo auf der Hand hat? Wo, wo, wo? Wo? Der Typ da vorne, zoom da mal. Der oder was? Ja, der? Ja, Mann, der. Ja, Mann, was ist das? Was ist das, Alter? Ich kenne das Symbol. Ich kenne das Symbol. Ist lange her. Aber ich weiß genau, in welcher Gegend das war. Hey, Süßer. Na, wie war das denn? Ich schaff die beiden hier, oder? Alter, verpiss dich. Hey, das war nicht scheiße. Ey, dafür kannst du bestimmt eine Kippe geben, oder? Komm schon, Mann. Oder um 5 Uhr, dann hol ich mir selber welche. Kannst du mir mal erklären, wie du hier Geld machen willst, Alter? Der will dich nicht schon ficken, Alter. Ich will dich nicht mal anfassen, wenn ich dich verprügeln muss. Und jetzt verpiss dich. Alter, was soll der Scheiß, Mann? Hast du dich mal gesehen? Hör für dich mit Film und du bist besser, Alter. Ha? Toni? Hey, du hier? Aber... Hör mal, bist du krank? Was schreist du meinen Namen hier so rum? Hör mal, das hat schon seinen Grund, dass ich hier nicht mehr unterwegs bin. Überhaupt aus? Was ist aus dir geworden? Ekelhaftes Drecksvieh. Mein Gott, so geh dir mal die Zähne putzen. Okay, okay, mach ich, Toni. Tut mir leid. Wenn ich höre, dass du irgendwie rumerzählst, dass ich hier unterwegs bin wieder, weiß Bescheid. Hey, von mir erfährt keiner was, okay? Schön, dass du wieder da bist. Ruf mich an, ja? Mensch, hast du aber auch ein Glück, dass die Alte nicht mehr für mich läuft. Sonst wäre die Shelly jetzt in einem anderen Gesicht gelandet, ne? Alter, wenn die noch für dich laufen würde, müsstest du dir erstmal selber eine Shelly geben, oder? Oh, ja gut, hast du auch wieder recht. Schön, dass du wieder da bist, Mann. Ja, gewöhn dich mal nicht dran. Ja, ich weiß. Aber an die alten Zeiten erinnert man sich gern. Ja, die vergisst man nicht so schnell, ne? Aber das ist nicht das Thema heute. Was hast du für mich? Gerade als du gegangen bist, ist der Laden ganz schön groß geworden, aber es ist immer noch derselbe Besitzer, so ein Typ namens Schmidti. Schmidti? Okay. Hast du auch irgendwas, was ich nicht selber in 5 Minuten rausfinde, wenn ich da kurz reingehe? Der Typ ist voll die Eule, Mann. Scheint so ein Rocker-Typ zu sein. Der ist ganz schön breit gebaut, sieht auch ziemlich furchteinflößend aus, aber der hat sich noch nie mit jemandem angelegt. Er ist ein ziemlich zarter Kerl. Ich habe keine Ahnung, wie der es so lange hier ausgehalten hat. Starker Rücken? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber hey, vielleicht sind die Straßen nicht motorradseitig. Jetzt bin ich ja wieder da. Aber hey, warte mal! Warum bist du eigentlich wieder da? Ey, ich bin's doch, mir kannst du doch sagen. Schmidti. Den Schmidti? Was willst du von Schmidti? Reden. Reden? Sieht das hier so aus, als wenn man hier redet, oder was? Erzähl mir keine Scheiße, was willst du hier? Hä? So ein Typ wie du kommt doch nicht hier rein zum Quatschen. Denkst du, ich weiß nicht, wer du bist? Ich weiß genau, wer du bist. Jeder weiß hier, wer du bist, okay? Ich sag dir mal was, mein Freund. Es ist lange her, als du hier eine Nummer warst, okay? Denkst du, du kannst einfach hier rein tanzen? Bist du denn wieder was? Das ist Qualitätsladen, wir hören die Scheiße auf! Oh, verdammte Scheiße, das war meine letzte Augenklappe. Wie soll ich jetzt hinter die Theke gehen? Alter, wofür zur Hölle klemmst du dir ein funktionierendes Auge zu? Ein gefährliches Geschäft. Und damit sehe ich böse aus. Er scheint ja zu stimmen, was man sich so über dich erzählt. Naja, was man über dich so erzählt, scheint ja auch nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Ist das alles wahr? Na, ich schätze mal, die kleinen Details wird man weggelassen haben. Du willst reden. Worüber willst du mit mir reden? Wie kann ich dir weiterhelfen? Das Symbol über deinem Nachtclub. Woher hast du das? Hat mir eine Zigeunerin aufgemalt. Okay. Also nochmal. Woher hast du das? Pass auf, ich hab keinen Bock darüber zu reden. Sei mir nicht böse. Lass uns nicht drüber quatschen. Ich schätze mal, da werden wir jetzt aber nicht drum rumkommen. Ich habe echt keinen Bock darüber zu reden. Echt, ey. Das hat mit so einer Scheißsituation zu tun. Aber das ist schon mehr, wie ich sonst jemand erzähle. Okay, pass auf. Du hast ein Riesenglück, denn wegen der kleinen Einlage an der Theke da unten habe ich jetzt das erste Mal heute ein bisschen gute Laune. Perfekt ist aber noch nicht. Und wenn ich mich hier so umgucke, da fallen mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen ein, die mir in Verbindung mit deinem Gesicht noch ein Lächeln in mein Gesicht zaubern könnten. Ja, okay. Schlimmer wie mit dir kann es sowieso nicht mehr werden. Das ist lange her. Da habe ich unten im Industriegebiet mit so ein paar Jungs habe ich mich in ein paar Wetten versucht. Leider ist es nur beim Versuch geblieben. Was mit Glück zu tun hatte, war noch nie mein Ding. Naja, und plötzlich hatte ich einen Haufen Schulden. Ich war halt jung. Jungs Schulden zu machen stand irgendwie noch nie so auf meinem Plan. Also lief ich einfach los. Ich kannte mich in der Gegend null aus. Ich hätte vermutlich nicht mal ein Taxi erfolgreich prellen können. Naja, meine Chancen waren also schlecht. Wirklich schlecht. Innerlich habe ich mich schon dabei gesehen, mein Leben lang in so einer drittklassigen Bar Gläser zu spülen, um irgendwie meine Schulden abzuzahlen. Und da, und das musst du mir jetzt wirklich glauben, als da wie aus dem Nichts ein Auto stand. Der Motor lief, die Türen waren auf. Ich lief also... Moment mal. Das ist die dümmste Scheiße, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Hör mal, meine Zeit ist kostbar. Willst du mich hier eigentlich verarschen? Wenn ich dir doch sage, der stand genau so da. Tür auf, Motor an, ehrlich, kein Witz. Also, da muss ich jetzt mal kurz lachen. Da muss ich jetzt mal herrichten, nochmal kurz. Ehrlich? Also da wollen wir mal kurz mal lachen, warte mal. Das war wirklich so. Also warte mal, da muss ich ja mal wirklich jetzt mal kurz mal hier lachen. Ey, bist du Jäger oder was? Ich will kein Palaber, Mann. Es war wirklich so. Ich schwöre, es war wirklich so, ehrlich. Ja. Ich würde dich doch niemals anlügen, Mann. So Geschichten, die passieren, nicht in echten Leben. Niemals. Komm raus mit der Sprache. Was ist passiert? Ich würde doch niemals lügen, ich bin doch nicht dumm, Mann. Erzähl erstmal weiter. Aber ey, realistisch. Noch so eine unglaubliche Nummer und dann halten wir uns mal ein bisschen genauer, ne? Nein, Mann, ich erzähl dir keine Scheiße, aber du musst mir auch glauben. Obwohl das Ende der Geschichte wird auch ein bisschen crazy. Aber so war es eben. Ich schwör's dir, es war wirklich so. Ja, da stand der Wagen, Tür auf. Ich also rein und Vollgas gegeben. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was soll das? Ey, hallo, es ist arschkalt, ich will nach Hause, wir mitten in der Nacht. Weiß ich gar nicht, dass es kalt ist. Oh, das kann doch jetzt nicht sein. Hey, bleib stehen, du dämliches Arschloch! Die haben mich natürlich hinterhergeballert. Ich hab Panik gekriegt. Das sieht ja nicht immer, dass die Leute hinterherballern. Mir sind rechts und links die Kugeln umgekehrt. Ehrlich. Mein Körper ist so verkrampft, da habe ich den Ball gegen die Wand gefahren. Was blieb mir dann anders übrig? Dann bin ich zu Fuß weitergerannt. Mich interessiert nur das Ende der Geschichte. Ja, ist gut. Ich bin jetzt fertig, ehrlich. Weiter hinter mir her. Weit bin ich nicht gekommen. Aber da war so ein Balkan. Da konnte ich mich hinter den Tonnen verstecken. Die hatten da so einen Müllsack stehen. Ja, Killer. Ja, und was sehen meine Augen da? Da liegt da eine Knarre. Ja, eine Knarre. Was man halt im Müll so findet. Ne? Boah, ich weiß, dass es schwer zu glauben ist. Und wenn ich dir jetzt sage, dass da Munition noch dabei war, dann wirst du das auch nicht glauben. Also ich das Magazin rein und hab die Typen alle weggeballert. Ich hab sie ausgelöscht. Das verfolgt mich heute noch, Mann. Scheiße. Naja, und so hat die verdammte Knarre mir meinen Arsch gerettet. Ja, wie? Und das war jetzt die Geschichte? Was ist mit dem Symbol? Mein Glücksbringer jetzt. Da hatte ich ihn also. Meinen ersten Hinweis. Hey, hey, hey. Man guckt mit den Augen, nicht mit den Fingern, okay? Jetzt, Opa. Dummer Idiot. Sollte froh sein, dass ich ihm diese Last abnehme. Wer zur Hölle behält eine Mordwaffe bei sich? Eine, die man im Müll findet? Wer weiß, was damit schon alles angestellt wurde. Zumal sie scheinbar irgendeiner Gang gehört. Drin dein Chef? Wer will das wissen? Na, ich will das wissen. Was? Bist du Lehrer oder was? Nein. Jurastudent. Ich bin hier kein Spielchen. Aber wir können ja trotzdem ein bisschen Spaß haben, oder? der Boss. Das erklärt, wieso du überhaupt in diesem Raum stehen kannst. Aber aus welchem Grund du es tust, das erklärt es nicht. Warum bist du hier? Ich dachte, du wärst seit Jahren raus aus dem Geschäft. Mhm. Schön, dass wir uns die Formalitäten sparen können. Gehört dir der Laden? Ach, Doni. Dieser Laden gehört uns allen. Er gehört meinen Brüdern genauso wie mir. Ich nehme an, ihr habt vorne bereits eure Bekanntschaft gemacht. Er gehört den Leuten, die hier jeden Morgen ihren Kaffee trinken und ihre Zeitung lesen. Genauso wie denen, die hier einfach mal ein bisschen mehr Spaß haben wollen. Aber verdammt nochmal, Toni, das muss ich dir doch nicht erklären. Du weißt doch, wie es läuft. Oder? Können wir nicht ohne dieses Ding da reden? Nein, können wir nicht. Gerade weil ich weiß, wie das hier abläuft. Wie lange hast du den Scheißladen schon? Warum diese Frage? Pass auf. Erst stelle ich dir ein paar Fragen. Und dann haben wir vielleicht auch noch Zeit für ein paar Fragen von dir. Das ändert gar nichts. Och, Doni. Sind wir nicht langsam in der Situation, zumindest gegenseitig unsere Fragen zu beantworten? Ich stelle eine Frage. Du stellst eine Frage. Ganz easy. Wie schon gesagt, wie lange hast du den Scheißladen hier? Moch, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Was länger schon. Jetzt zu meiner Frage. Oh, Donny, Scheiße, Scheiße! Es stimmt also, was man sagt, ja! Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Kann immer mal passieren, ne? Mach ich dir gar keinen Vorwurf. Aber jetzt zurück zu meiner Frage. Ja, ja, alles klar. 2 Jahre bin ich hier so in etwa. Von wem hast du den Laden übernommen? Wie meinst du übernommen? Ich habe ihn gekauft. Ja, ja, klar hast du ihn gekauft, aber von wem? Ach, das weiß ich nicht. Das war so ein ganz normaler Typ, so Standard 0815. Sieht aus wie jeder Dritte da draußen. Irgendein Name, Adresse? Irgendwas? Das weiß ich nicht. Es ist gekommen, ich habe Bar bezahlt, Schlüssel genommen und weg war er. Sorry. Jetzt pass mal auf, Mann. Wenn du mir meine scheiß Informationen nicht gibst, dann kann ich dich auch nicht gebrauchen. Verstehst du das? Und weißt du, was das heißt, wenn du wertlos für mich bist? Er hier war schon relativ wertlos für mich, aber da war ich noch ziemlich gefühlsbefreit. Und du fängst gerade an, mich ein bisschen zu nerven. Und hast du eine leise Ahnung, was passiert, wenn du anfängst, mich richtig zu nerven? Das hat dann damit gar nichts mehr zu tun. Es gibt also noch eine Chance, für mich nicht wertlos zu sein und mir nicht so richtig auf die Nerven zu gehen. Hör zu! Ich höre doch selber nichts. Es wird hier alles von oben kontrolliert. Wir haben ja alle überhaupt nichts zu melden. Die Zeit hat damit sich geändert. Jeder drückt hier irgendwen ab. Also gehört dir der Scheißladen gar nicht. Nein, das ist nicht mein Laden. Und ich habe keine Ahnung, wer vor mir hier war. Die haben mich hier reingesetzt und seitdem sitze ich hier. Verdammte Scheiße, ich wollte doch nur ein bisschen Kohle machen. Der Laden gehört wem? Ich weiß es nicht. Echt nicht, kein Scheiß. Die kommen einmal die Woche vorbei, kassieren ab und das war's. Kein Wort, keine Nettigkeit. Ich meine Scheiße, die sagen doch nicht einmal Hallo. Nehmen Geld und Geld. Und wann? Immer montags, 11 Uhr. Morgen. Morgen wieder. Das wirst du sehen. Aber bitte... Bitte verrate nicht, dass du das von mir weißt. Wenn die erfahren, dass du das von mir gehört hast, dann war es das für mich. Pass auf. Ich bleib hier, damit du keine Dummheiten machst. Und dann morgen früh entscheide ich mal spontan, wie das Ganze abläuft. Und bis dahin hältst du deine Fresse, gehst mir nicht auf die Nerven und guckst, dass alles läuft wie immer. Und im besten Falle sehen wir uns danach nie wieder. Ja, alles klar. Total gut. Weiß ich Bescheid, schaffe ich. Meine Jungs wissen dann morgen auch Bescheid. Alles einfach wie immer. Ey, kako nas je ovaj unakazio, jebote, ko Bruce Lee. Pa vidi ga, vidi. Alles wie immer. Aber die Organisation ist gefährlich. Wirklich gefährlich. Schön, euch zu sehen. Ich hab das nicht gesehen. Hast du den Typen doch so schöne Augen gemacht? Ja, wollen wir doch mal dafür sorgen, dass du deine hübschen Augen nie wieder verstecken musst. Jetzt siehst du ihn wieder. Hab ich doch versprochen.